weisen Seiten. Ich las den Anfang bis zum Ende, las ich nicht Seite für Seite. Das Ende such ich nicht, warum sollte ich? Wie ein edles Schloss mit vielen Fenstern, wie ein stolzes Werk voll Schönheit und Vollkommenheit. Ich fühl bei dir Zufriedenheit. Gibst all den Glauben an das Gute, schenkst mir Zuflucht, gibst mir Sicherheit. Bist Schirm, bist Trost, du bist Umarmung, gibst mir Halt, lässt mich niemals los. Bin ich mal unten und in Tränen, ziehst du mich ganz sicher wieder hoch. Will dir sagen, was ich mal fühlte und verdammt, ich fühle es immer noch. Ich fühle es immer noch. Du bist sie, du bist sie. Du bist sie, die einfach alles für mich. Du bist sie, du bist sie. Du bist mein zweites Ich. Wie ein heller Stern mit weichem Schimmer, wie ein Sonnenstrahl durchtriffst du jede Nebelwand. Wie eine Brandung hältst jeder Welle stand. Verlangst so wenig, gibst so viel, schenkst Lachen und beweist Entschlossenheit. Deine Träume nie alleine, deine Güte reicht unendlich weit. Mit deinen Händen heißt du unten in deinen Armen lieb Geborgenheit. Und deine Augen sind dein Lachen, sie besiegen jede Traurigkeit. Jede Traurigkeit. Du bist sie, du bist sie. Du bist sie, die einfach alles für mich. Du bist sie, du bist sie. Du bist mein zweites Ich. Lass mich, lass mich, lass mich, lass mich. Ich lass dich niemals im Stich. Lass mich, lass mich, lass mich, lass mich. Sag, ich liebe dich. Alles für du bist sie, du bist sie. Ich kann nicht ohne dich. Lass mich, lass mich, lass mich, lass mich. Ich lass dich niemals im Stich. Lass mich, lass mich, lass mich, lass mich. Wir sagen, ich liebe dich, ja, ich brauche dich. Bist die einzige.